29. April 1945. Kurz nach Mitternacht fiel mir ein Mann im Bunker auf, den ich noch nie zuvor gesehen hatte. Henschel neben mir schien weniger überrascht zu sein, als der Mann und zwei Begleiter zielsicher an uns vorbeiliefen. »Wer ist das denn?« fragte ich Henschel. »Das ist der Standesbeamte.« »Der wer?« Ich musste mich verhört haben, aber Henschel wiederholte, »der Standesbeamte.« Es handelte sich um Stadtrat und Gauamtsleiter Walter Wagner, der bei Goebbels in der Berliner Gauleitung gearbeitet hatte. »Der Chef wird heute heiraten«, eröffnete mir der Techniker. Auch diesen Satz ließ ich mir wiederholen. So erfuhr ich von der geplanten Hochzeit Hitlers mit Eva Braun. Auch das noch. Ich sah Wagner in Hitlers Arbeitszimmer verschwinden, die beiden Gestalten, die ihn begleiteten, blieben davor stehen. Drinnen gaben sich also Eva und Hitler das Ja-Wort. Bormann und Goebbels fungierten anscheinend als Trauzeugen. Gegen 13:30 war die Sache erledigt. Es gab nur wenige Gratulanten, die mit einem Glas Sekt auf die frisch gebackenen Eheleute Hitler anstießen. Das Ehepaar Goebbels, Hitlers Sekretärinnen Junge und Christian, die Generäle Krebs und Burgdorf, Oberst von Below und Hitlers Diätköchin Constanze Manziali. Ich blieb an meinem Platz und überlegte, wie ich Eva denn nun anreden sollte, wenn ich ihr begegnete. Frau Hitler, das erschien mir unmöglich. Zu Eva, dem Mädchen des Führers, passte das Frau Hitler nicht und zu Hitler nicht, dass er verheiratet war. Die Kameraden spekulierten später, Hitler habe Eva allein deswegen zu Frau Hitler machen wollen, um zumindest am Ende die Konvention zu wahren. Vor allem wegen Evas Eltern. Damit das Ganze letztlich irgendwie seine Ordnung hatte. Die Brauns sollten nicht mit der Schande leben müssen, dass ihre Tochter als Konkubine in den Tod ging. Die Gedanken um die korrekte Anrede von Eva Hitler und den ganzen Trauungsschmus waren längst wieder der bohrenden Frage gewichen, wann wird es endlich soweit sein mit dem Selbstmord? In diese Überlegung versunken, bemerkte ich überhaupt nicht, dass sich Traudel Junge schweigend auf den einzigen weiteren Platz in meiner Telefonzentrale gesetzt und begonnen hatte, etwas von ihrem Stenoblock abzutippen. »Mein politisches Testament«, mehr konnte ich nicht lesen. Frau Junge tippte fleißig drei Ausführungen. Während sie mit den Reinschriften beschäftigt war, erschienen einige Male Goebbels und Bormann, die sie kurzzeitig mit Eiligerem in Anspruch nahmen. Eiligerem als dem Testament Hitlers? Ja, das gab es anscheinend. Am frühen Morgen, es war zwischen 5 und 6 Uhr, wurden die Abschriften dieses letzten Willens per Kurier verschickt. Eine an Dönitz, eine zweite erhielt Schörner und die letzte ging nach München in die Parteizentrale der NSDAP. Nun also konnte es nicht mehr lange dauern und Hitler würde sich endlich umbringen. Zunächst aber liefen meine Telefonleitungen wegen des Scheiterns von Himmlers Festsetzung noch einmal heiß. Währenddessen zog sich die Schlinge um uns immer enger. Allen war klar, dass jeden Moment die Russen den Bunker stürmen konnten. In fast ganz Berlin bekam ich noch Anschluss, und so rief ich wahllos Zivilisten an, um herauszufinden, wo die Rote Armee stand. Wie ich später erfuhr, machten die Russen genau dasselbe, um ihre eigenen Linien zu bestimmen. Es war unheimlich stickig in meiner kleinen Zentrale, mir war ganz schummrig zumute. Ich genehmigte mir einige Cognacs. Mein ehemaliger Kompaniechef Mohnke wurde schließlich in seiner Eigenschaft als Kampfkommandant des Regierungsviertels zu Hitler bestellt. Wie lange man noch durchhalten werde, wollte dieser wissen. Nicht mehr als 20, allenfalls 24 Stunden. Ich hörte Mohnkes Auskunft selbst mit. Ohne ein persönliches Wort zu mir, verließ Mohnke den Führerbunker. Kurz darauf beobachtete ich, wie Professor Werner Haase, seit 1935 Begleitarzt, leise im Vorraum mit Hitler sprach. Haase war normalerweise im Lazarett unter der Reichskanzlei damit beschäftigt, Verwundete zu operieren. Er und Hitler traten schließlich in den Flur und blieben vor meine Zentrale stehen. Feldwebel Fritz Tornow führte in diesem Moment Blondie herein. Haase und Tornow verschwanden daraufhin mit der Hündin im Waschraum, der keine 3 Meter von meinem Arbeitsplatz entfernt war. Die Tür blieb offen, ich schielte herüber. Tornow hielt Blondie die Schnauze auf und Haase schob ihr eine Zange ins Maul und zerdrückte damit einen in ihr festgeklemmten kleinen Gegenstand. Es gab ein knackendes Geräusch und Blondie sackte augenblicklich zusammen. Hitler trat wenige Schritte vor, hielt einige Sekunden inne. Danach wandte er sich schweigend um und verschwand in seinem Zimmer. Es roch nach Bittermandeln. Die erst Anfang April geworfenen 5 Welpen von Blondie erschoss Torno oben im Garten, nachdem das tote Muttertier weggeschafft war. Ich war mir sicher, wenn Hitler sich entschlossen hatte, seinen Liebling umzubringen, dann würde es nicht lange dauern, bis er ihm in den Tod folgte. Jetzt aber musste ich erst einmal weg von meinem bittermandelgeruchsverseuchten Arbeitsplatz. Im Keller der neuen Reichskanzlei bot sich mir gleich die nächste makabre Szene. Aus dem Raum neben dem Lazarett drang Musik. Die 6 Goebbels-Kinder saßen zusammen mit ihren Eltern an einem langen Tisch und sangen. Ein junger Mann, vielleicht 16 Jahre alt, begleitete sie mit einem Akkordeon. Eine Menge Zivilisten, Verwundete und Bedienstete standen um sie herum. Ich begriff, das war die Art und Weise der Familie Goebbels, Abschied zu nehmen. Noch ein letztes Mal Vorzeigefamilie zu demonstrieren. Nichts ahnend und wohlerzogen konzentrierten sich die Goebbels-Kinder ganz auf ihr Liedchen. Ich konnte diesem Treiben nicht länger zusehen, hatte es plötzlich wieder eilig, in den Führerbunker zurückzukommen. Die Ereignisse überschlugen sich in den nächsten Stunden weiter. Gegen Abend setzten wir ein Fernschreiben an Jodl ab. Es ging um 5 Fragen. Erstens, wo sind die Spitzen von Wenck? Zweitens, wann greifen sie an? Drittens, wo ist die 9. Armee? Viertens, wohin bricht die 9. Armee durch? Fünftens, wo sind die Spitzen von Holste? Etwa gegen 23 Uhr kam über Funk die Nachricht, dass italienische Partisanen Mussolini und dessen Geliebte Clara Petacci erschossen und öffentlich an den Füßen aufgehängt hätten. Irgendjemand sagte, es gäbe sogar Bilder davon. Hätte es noch irgendeines finalen Auslösers für Hitler bedurft, um den ins Auge gefassten Selbstmord in die Tat umzusetzen? Das war er wohl. Die Müdigkeit überwältigte mich fast, aber ich vermittelte weiter Telefonate. Ich wollte zuhören, alles mitbekommen, nichts verpassen, doch ich hatte reichlich damit zu tun, gegen den Schlaf anzukämpfen. Zwischendurch schlug meine Stirn gegen das Vermittlungsschränkchen. Sinnlos, sinnlos, sinnlos. Mehr ging mir nicht durch den Kopf.